Es ist auch ohne Boss ganz schön bei uns. Wir haben doch einen guten Präsidenten gewählt. Ja, wozu brauchen wir freie Mäuse? Ruhe! Der Mausegeorg wird abgesetzt. Bravo. Richtig. In gefährlichen Zeiten braucht ein Mäuserudel einen richtigen Boss. Genau. Ich werde euer Boss sein. Punktum. Bravo. Ich, der überaus starke Willibald. So war ich einen kräftigen langen Mauseschwanz mein eigen nennen kann. Mit einem Satz sprang der überaus starke Willibald auf den Globus und rannte, wie noch nie zuvor eine Maus über den ganzen Erdball gerannt war. Amerika! 28! Japan! Pazifik! 30! Der Atlantische Ozean! Luxemburg! 32! Bodensee! 33! Unter seinen Füßen gehabt. Willibald, kein anderer als unser überaus starker Willibald soll unser Mäuseboss sein. Punktum. Es lebe Willibald! Bravo! Es lebe Willibald! Liebe Mäuse, ich danke euch. Hoch! Hoch. Bravo, bravo. Es lebe Willibald! Danke! Es lebe Willibald! Ich verspreche euch, dass ihr immer satt werdet. Und ihr werdet immer in Sicherheit leben. Ihr werdet unter meiner Führung leben, wie im Paradies. Ja. Es lebe unser Willibald! Viele Mäuse aus dem Rudel jubelten Willibald zu. Der schwang sich auf die Lehne des roten Plüschsessels und winkte den Mäusen huldvoll zu. Um ihn hatte sich ein Trupp starker, junger Mäuse geschart, der wild und entschlossen auf das Rudel hinabschaute. Limaus aber hockte sich tief in den Schatten eines dicken Buches. Ihr Pelz sträubte sich und die Schnurrbarthaare zitterten. Ich fürchte, dass jetzt ganz schlimme Zeiten für mich kommen werden. Und für die anderen Mäuse auch. Der überaus starke Willibald führte ein hartes und strenges Regiment. Mäuse Josef, herkommen. Ja, mein Willibald. Ich will, dass alle Mäuse in Reihen marschieren. Zack, zack. Heute ist Sonntag. Sonntags wird in Reihen zu sechst marschiert. Zack, zack. Jawohl, sofort. Alle Mäuse herkommen. Moment! Und Moment! Und singen müssen alle Mäuse. Aus voller Kehle. Und ganz steif und still müssen sie dabei stehen. Verstanden? Still und steif. Volle Kehle. Wir müssen diesem Lied ein besonderes Zeichen hinzufügen. Zeichen? Ja. Alle Mäuse müssen beim Singen ihre rechte Pfote an die Nase legen. Das ist eine würdige Haltung. Würde? Ja. Würde ist wichtig. Pfote an die Nase. Wirklich ein sehr guter Vorschlag. Wir können auf einen Blick überprüfen, ob tatsächlich alle mitmachen. Mäuse! Hat es ein bisschen gut? Jetzt gehen wir wieder los. Antreten zum Marschieren. Mitsingen. Die Reihen schließen. Zusammenrücken.